Tobias Wuttke, mein Gast, und jetzt geht's los. Wir haben zunächst wieder zwei Wünsche. Musik der Lords. Aha, natürlich. Und war wie immer Poor Boy und Gloryland gewünscht. An ja, Platz 1 und 2. Aber wir haben auch noch weitere Wünsche und ein ganz seltener Titel gewünscht. Let's Get Together von den Lords. Kennst du den? Och, das ist ja schön. Ja, das ist schon ein bisschen seltener. Ja, ist richtig. Ja, das ist eine Produktion der Pudis. Die haben die Lords dann bekommen, freundlicherweise, und die Pudis haben dafür Poboy gespielt. Das war aber nett, ja. Ja, haben sie getauscht. Gibt's auch auf CD. Dann ist der zweite Titel von den Lords Bum Bum. Kennst du den? Ach, das ist ein John Lee Hooker-Stück. John Lee Hooker, aber der ist richtig hier mit Dampf gespielt. Ja. Hören wir da mal rein. Die beiden Titel sind gewünscht. Leo wird's freuen, aber er ist nicht da. Alles klar. Knock me out, right up from my feet. down. I'll take you in my arms. I'm in love with you. Love that is true. Boom, boom, boom, boom. I need you right now. I need you right now. I don't need tomorrow. I mean right now. Oh, come on, come on. Oh, come on and stay. Oh, come on, shake it, baby. Shake it, baby. Shake it right now. Shake it, baby. Oh, come on, shake it, baby. Shake it, baby. Soweit die Lords, und wer gerne einen Lords-Titel hören möchte, kann schreiben an rj@duesselwelle.de. rj@duesselwelle.de. Wenn wir den Titel finden, dann spielen wir den auch in der nächsten Sendung. Aber nicht schon wieder Poor Boy. Nee, Poor Boy und nicht schon wieder Gloryland. Gibt ja genug andere Titel. Und jetzt haben wir noch einen dritten Wunsch. Da hat eine Hörerin geschrieben, ob wir die Sonate von Mozart noch mal spielen könnten. Die hatten wir in der letzten Sendung von den German Bonds. Kannst du dich erinnern? Ja, ja, ja. Haben wir auch wieder gefunden. Sonata Facile haben wir wieder hier. Können wir spielen. Einmal machen wir es noch. Aber die ist wirklich toll gemacht. Mhm. Und German Bonds war eine tolle Band. Und die spielen heute noch live im Hamburger Raum. Aber unter Bonds Live. Kann man auch im Internet gucken, und wer die mal sehen. Haben die den wegen der möchte, EU das German verboten? Weiß ich nicht. Aber die sind noch drei von der ehemaligen Besetzung. Und die machen in den Landgasthöfen bestimmt richtig Power, wenn die spielen. Also die sehen so im Internet aus, als können sie Power. Das ist bondslive.de. Kann man mal gucken. So, wir spielen dann die Sonate noch einmal und dann fangen wir mit Oldies an. Thank you. ab jetzt spielen wir so richtige Oldies, Tobi. Und da habe ich eine Band rausgesucht aus England. Und der Sänger hieß... Die kamen alle aus England damals. Der hieß Rick Presley. Das war eine ganz besondere Band. Der ist gestorben in 2013 und die Band hieß The Trucks. Ja, die Trucks, ja. Und das war wirklich eine Hammerband für die damalige Zeit. Und ich habe einen etwas gesetzteren Titel mal rausgesucht, With a Girl Like You. Und der war ja sowas von bekannt, der hat die ja in ungeahnte Höhen getrieben, diese Band. Ne? Ja. Die waren ja in Amerika überaus populär und die haben die ganzen britischen Bands sind ja nach Amerika gefahren damals. Und die haben Jahrzehnte später haben die noch richtig Geld verdient in den USA. Also die waren immer noch sehr. Die Amis sehr waren sauer, die nannten das British Invasion, weil die amerikanischen Bands kaum noch Jobs kriegten, dadurch, dass so viele Engländer kamen. Die hatten ja mit den Beach Boys auch nicht so viel dagegen zu setzen. Ne? Nee, war genau. Das war nicht so der Problem. In den frühen 60er Jahren war es ein großes Problem für die amerikanischen Bands. Aber wir spielen jetzt die Trucks, With a Girl Like You. Und dann hängen wir direkt dran noch eine Band aus den USA, war nicht so der Kracher. Aber einen Welthit hatten die auch, das ist The Letter von Box Tops. Ach ja, süß. Baby, just wrote me a letter. The Letter, das ist ja später nochmal gecovert worden von Joe Cocker und war dann nochmal ein Riesenhit. Da wurde das wieder hochgehoben. Ja. In den 80ern. Boxstops mit The Letter, das war ja eigentlich so ein One-Hit-Wonder. Oder hast du in Erinnerung, dass da was nachgekommen ist? Wüsste nicht. Obwohl, ich glaube, Der Letter ist bekannt, sonst, die haben es versucht, aber wie so viele Gruppen es versucht haben, auch amerikanische Gruppen dann. Sam the Sham and the Pharaohs mit Woolly Bully, die haben jede Menge andere Singles nachgeschoben, aber die wurden dann kein Erfolg mehr. Die waren weltweit in den Charts. Die Boxstops mit The Letter und allein 12 Wochen in Deutschland. Weiß ich noch. Das dudelten die ja hoch und runter. Ne? Genau. Auch im Fernsehen kamen die permanent. Und dann war irgendwann Schluss. Und ob die noch heute spielen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nie wieder was von gehört. Ob die überhaupt noch leben. Boah, das hörst du ja dann nicht. Ne? So bekannt waren die nicht. Gut, gehen wir mal zu der nächsten Band. Die ist auch aus den USA, aus Texas. Und da wurde die Sache schon ein bisschen wüster, so 69. Und das ist ZZ Top. Ja, 69 habe ich angefangen. Der Titel ist Sharp Dressed Man. Schon mal ein späteres Stück. Ja, das aber angefangen haben die 69, so ich glaube Höhenflug hatten die in 71, da ging es dann permanent hoch. Und viele sagten ja, die spielen immer das Gleiche, ne? Die singen nur was anderes und ist immer dieselbe Musik. Ja, ist eine Bluesrockband. Ja, die waren sehr blueslastig. Ne? Und das Lustige ist, der Einzige, der wirklich Bart heißt, Frank Beard, ist der Einzige, der keinen Bart hat. Das ist nämlich der Schlagzeuger. Der eine hat keinen, ja, das stört beim Schlagzeugspielen. Da kriegst du Probleme. Genau. Ja, und als zweiten Titel hängen wir noch hinten dran, das ist von Doro Pesch. Auch die Doro, unsere Doro. Genau, aus Düsseldorf. Jo. Und cool. Das ist ein Titel in Deutsch. In Deutsch. Der heißt Alles ist gut. Das ist doch gut. Ja, schauen wir mal. Ne? ZZ Top und Doro, bis gleich. We'll be right back. dich jemals leben wiedersehen. Es sieht so aus, als ob's ein kurzer Weg wär, dass alles irgendwie zum Ende geht. Ich weiß nur, ich will überleben und werde mich niemals ergeben. Oh no, ich lieb dich besser jeden Tag und hoff, dass das nicht auch schon alles war. Alles ist gut. Ich hänge doch so sehr an diesem Leben. Alles ist gut. Und würde darum alles dafür geben. Ich komm nicht drüber weg, mit anzusehen. Wie dunkle Mächte über. Was ist denn schon mein kleines Menschenleben? Es sieht aus wie ein kurzer Weg. Ich hoffe, dass er noch nicht zu Ende geht. So lieb mich besser jeden Tag. Und wenn es geht, auch noch danach. Oh, oh, oh. Alles ist gut. Ich hoffe nur, ich werde es überleben. Ja, die Doro, das ist eine ganz liebe, mit der habe ich auch mal gequatscht. Die war damals lange her bei uns in der Aderstraße, hatten wir das Studio noch in der Aderstraße. Und da saß die mit der Sonja, von der Sängerin von Strangeland, saß sie auf dem Sofa und kicherte. Das war total lustig. Haben die über dich gekichert? Nee, ich glaube nicht wirklich über mich. Die guckte aber immer aus dem Fenster und guckte, ob ihr Porsche noch da war, weil die stand da im Halteverbot. Naja, das ist ja gefährlich auf der Adlerstraße. Ja, ja, schnell ja. Weg. Ne? Ja, genau. Das ging sehr schnell. Ja, die, genau. Die ist ja sehr, sehr freundlich. Ganz die war lieb. Öfter mal hier, auch in der Helmutstraße in unserem Studio, haben wir Sendungen. Ich habe mal eine Sendung mit ihr gemacht, haben wir nur Balladen gespielt. War sie sehr überrascht. Mhm. Das hätte sie noch nie erlebt, dass nur Balladen von ihr gespielt wurden. Das geht aber, das ist sehr gut. Stunde. Das wird nicht langweilig. War gut. So, jetzt machen wir einen Schritt. 70er Jahre, Anfang der 70er Jahre, Uriah Heep. Och ja. Auch noch ein Begriff, ne? Ja, klar. Und die haben ja über 40 Millionen Tonträger verkauft. Das ist Wahnsinn. Heute eigentlich gar nicht mehr möglich, ne? Heute müsste dann da stehen, über 40 Millionen illegale Downloads. Ja. Das ist dann ein Begriff, ne? Ja. Die taugen was. Uriah Heep spielen immer noch. Mhm. Zwar nicht in der Originalbesetzung, aber so vereinzelt sind die auch noch dabei. Und ich habe mal so eigentlich mit den größten Titel rausgesucht, den sie gespielt haben. Das war oder ist Easy Living. Ja. This is a thing I've never known before. It's called Easy. Bowie. Die nächste Band ist aus Schottland und die Sängerin hieß Sally. Ui. Weißt du, wer das war? Sally? Hm. Keine Ahnung. Middle of the Road. Ach, die? Und die haben ja auch... I didn't know that from Scotland. Die haben ja eine etwas eigenwillige Musik gemacht. So richtige Rock'n'Roller, die haben sich mit Grauen abgewendet. Ich auch, ich auch. Aber dieser Titel hier, Samson and Delilah, der war ja auch sehr bekannt. Das kann sein. Das muss man sagen. Tja, Middle of the Road. Ich glaube, die waren gerade in der Nähe von Düsseldorf. Wenn die nochmal hier spielen, ich glaube, ich gehe nicht hin, aber andere gehen vielleicht gerne hin. Ne? Ich brauche es nicht so jetzt, unbedingt. Jetzt gibt es die da noch? Ja, die spielen. Och. Die sind auf Tour noch. Das ist ja irre. Die Sängerin, ob sie die ausgetauscht haben gegen eine gleiche aussehende Blonde, weiß ich nicht. Aber kannst du sehr, sehr schwer sagen, ob es dieselbe ist. Ne? Ja. Naja, egal. Wir gehen jetzt weiter. Eine Band mit 40 Millionen verkauften Tonträgern aus den USA. 1971 war der Start mit der ersten LP. Der Titel hieß Listen to the Music. Du kannst mir sicher die Band sagen. The Doobie Brothers. Okay. Hello, we are the Doobie Brothers. Also 40 Millionen Alben verkauft. Ich weiß gar nicht, wo die verkauft haben. Kann ich mir gar nicht vorstellen, weil in Deutschland, in dem restlichen Europa waren die gar nicht so populär. Nee, hier kannte die keiner. Aber in den USA waren die irre populär. Naja, die haben natürlich einen Riesenmarkt. Ne? Und damals musste sie die Dinger ja noch kaufen, die LPs. Da gab es ja noch keine Alternative mit Downloads oder so. Ja, nix. Wie findest du den Titel? Kannst du was mit anfangen? Erinnerungswert? Ja, Listen to the Music. Ein bisschen. Ja, doch. Hören wir mal an, dann sagen wir hinterher, ob er uns gefallen hat. Oh, jetzt haben wir noch zwei Bands, auch aus den USA. Das ist einmal Lovin' Spoonful. Ach ja, mit John B. Sebastian, der Sänger. Gegründet 1965 in New York City. Spielen heute auch noch. In welcher Besetzung, weiß ich nicht. Und da hören wir den Titel Do You Believe in Magic? Mhm. Und dann hängen wir direkt noch dran eine US-Band aus den 60ern. Die Turtles. Der Titel heißt Surfer Dan. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Oh, da machen die ja der ordentliche Konkurrenz den Beach Boys. Hm? Hören wir mal, ob es Konkurrenz ist. Auch von der Musik. Bis gleich. Yeah. Surfer for Dan von den Turtles. War schon ein schöner Titel. Ja. Konkurrenz zu den Beach Boys ist es nicht. Die sind besser, die Turtles. Bisschen, ja, völlig spielen anderer Stil. Bisschen wüster, ja, ne? Ja, so, ja, schon ein bisschen. Schlagzeuger spielt bisschen auch mehr ab. Mit mehr Druck. So, Tobi, die Stunde ist rum. Wir müssen uns leider schon wieder verabschieden. Wir haben ja heute hier wirklich einen Querschnitt durch die 60er, 70er Oldies gehabt. Ne? Ja. Von langsam bis schnell. Ohne Hardrock geht's auch, wie du siehst. Ne? War heute eine schöne Musik. Und ich habe jetzt zum Schluss noch einen Kracher rausgesucht. Das ist Swinging Blue Jeans. Och, wie süß. Das ist auch eine. Die Original-LPs sind überhaupt nicht mehr bezahlbar. Die sind unglaublich teuer heute auf Sammlerbörsen. Wie kommt das? Keine Ahnung. Alle suchen die. Alle wollen die haben. Jedenfalls die Spezialisten. 60er-Jahre-Musik. Muss man in England gucken. Ist ja eine britische Band. In England wird da alles ist das auch nicht so gehandelt. Das, ne? Das inzwischen aber auch interessant auch ist, die haben 1959 als Skiffle-Band angefangen, sind dann umgestiegen auf Mercy Beat. Und wir hören den Titel Hippie Hippie Shake. Das ach, war ja, schon klar eine Nummer damals. Ne? Ja. Und wenn die Zeit noch reicht, hängen wir von den Tremolos noch einen Kracher dran, Silence is Golden, damit sind die auch weltbekannt geworden. Und die haben wirklich so gesungen, wie es auf der Platte war damals, wenn ja, die live gespielt haben. So, dann bleibt mir nur noch zu sagen, diese Produktion war von der Düsselwelle. Am Mikrofon René Jäger, mein Gast Tobias Wuttke, auch ja von Düsselwelle. Mhm. In der Technik vielen Dank, Norbert Marbach. Brillant gemeistert. Und bis zum nächsten Mal, dann hoffentlich wieder mit Leo Lietz von den Lords. Sagen wir von hier aus tschüss, tschüss. Tschö. Und wer, wie gesagt, Titel wünschen möchte, rj@duesselwelle.de. Genau. Bis dann. Tschüss, tschüss. Tschö. One, two, three, four, goodness sake. Hey! still.